Das ist das Label Nummer 1. Yeah. Kitty Cat. B-Tight, Alter. Sido. Und Flair. Aha. Okay. Das ist wie Schlägemesser an die Kehle, Knarre an die Schläfe, geh und bete. Das ist das Label Nummer 1, das ist. Das hier ist ohne Gleichen, das ist wo die Hosen weit sind, das ist Hip-Hop. Das ist das Label Nummer 1, das ist. Das hier ist nicht für Kinder, das hier ist für immer, das hier ist heiß. Das ist das Label Nummer 1, das ist. Das ist der Riesenschwanz, riesenlang, ihr kriegt Angst, wir sind dran. Das ist das Label Nummer 1. Jetzt machst du Spaß auf Gangster, doch du hast Angst vom Sampler. Ich war in der Klasse letzter, doch bin jetzt zum Klassenbesser. Zeig Respekt, zeig ihn jetzt, ich spring die Straße live direkt. Ich bin und bleib der Chef, du machst auf nett, hör auf zu schleimen, Keck. Doppelleben, beef den nicht jetzt starte, müsst ihr doppelt regeln. Doppel mich beim Rappen, rap so viel, als würd ich doppelt leben. Opfer-Rapper fliehen, hol jetzt den Doktor, ich verkloppe Rapper. Sag, ich bin ein Proll und du bist auch nur ein versnobter Rapper. Deine Gang ist cool, denn sie klaut Texte von Flair. Du willst jetzt Action, komm her, guck mein Pump-Action-Gewehr. Guck auf dein Hals, Sonny, du bist nur ein B-Promi. Geh, Promi, dich zu ficken ist jetzt leichter als das ABC. Yo, Bobby, der Rapper Nummer 1 vom Label Nummer 1. B-Type bleibt in deinem Leben unerreicht. Dein Leben verstreicht, wenn du uns keine Ehre erweist. Es gibt Wunder, hier der lebende Beweis. Keiner kann es glauben, keiner traut seinen Augen. Leute müssen meinen Rap erstmal verdauen. Setz dich, du solltest erstmal im Bauen. Ich laufe täglich durch deinen Bezirk, doch ich seh dich nie. Du bist kein G, du bist ne Bitch, die mein Penis liebt. Ich bin kein G, doch ich bin der Mann. Du nimmst meinen Schwanz jetzt in die Hand, dann in den Mund, dann tief in Schlund und dann hau ich dich gegen die Wand. Ich habe kein Problem, du brauchst nur einen zu sehen. Rap ist meine Festung und durch nichts und niemanden einzunehmen. Der Nigger Bobby Dick, alle die mich hassen werden Kopf gefickt. Ich bin aus dem Ghetto, mache Flocken, Bitch. Ich werde nie vergessen, was Hoffnung ist. Das ist wie Schlägemesser an die Kehle, Knarre an die Schläfe, geh und bete. Das ist das Label Nummer 1, das ist. Das hier ist ohne Gleichen, das ist. Wo die Hosen weit sind, das ist Hip-Hop. Das ist das Label Nummer 1, das ist. Das hier ist nicht für Kinder, das hier ist für immer, das hier ist heiß. Das ist das Label Nummer 1, das ist. Das ist der Riesenschwanz, riesenlang, ihr kriegt Angst, wir sind dran. Das ist das Label Nummer 1. Hater können einpacken, ihr solltet sein lassen. Ich werd euch einsacken, klein hacken, einaschen. Das ist nicht Weihnachten, hier kriegst du nichts geschenkt. Ich schreib fast jede Nacht, sodass ich ja kein Hit verpenn. Jeder weiß, ich bin die Rettung für deutschen Female Rap. Und jeder will mit mir einen Track. Meine Flows blown wie ein Kilo Crack. Hoes sind sauer, ich krieg Respekt. Krieg nicht mehr als ein dickes Bett. Typen schieben Optik, sehen sie Kette. Mein Shit ist fett. Frisch gepresst, überfresh. Ich hab jetzt endlich Cash auf Tash. Was soll ich tun, man, sie haben recht. Wenn euch wegen mir euer Freund verlässt. Ich mach jetzt mein Ding und ihr hängt nun Clubs ohne Ziel. Ich hab mein Revier markiert, das kommt, wenn Cat mit den Hunden spielt. Und wir fletschen die Zähne, wir zerfetzen die Szene. Nix kann uns mehr aufhalten, wir bleiben die Besten für ewig. Du willst Respekt, doch das geht nicht, du rappst, doch ich versteh nix. Wenn ich rappe, hängst du mir mit deinem Gesicht am Penis. Los, du Stricher, gehst du auf einen großen See, triffst, bind ein Stein um dein Bein und geh rein, bis du nicht mehr zu sehen bist. Man sucht mein Herz vergebens, aber trotzdem bleib ich fair. Jeder bekommt das, was er verdient, doch ich nehm mir heimlich mehr. Ich gehör eingesperrt, sie sagen, ich sei den Scheiß nicht wert. Doch tut mir leid, die Nummer 1 ist zurück, ich bin heimgekehrt. Ich weiß es so zu schätzen, ich hatte mein Leben satt. Doch jetzt bin ich ein Mensch, dank dem Label mit dem Sägeblatt. Das ist wie Schlägemesser an die Kehle, Knarre an die Schläfe, geh und bete. Das ist das Label Nummer 1, das ist. Das hier ist ohne Gleichen, das ist wo die Hosen weit sind, das ist Hip-Hop. Das ist das Label Nummer 1, das ist. Das hier ist nicht für Kinder, das hier ist für immer, das hier ist heiß. Das ist das Label Nummer 1, das ist. Das ist der Riesenschwanz, riesenlang, ihr kriegt Angst, wir sind dran. Das ist das Label Nummer 1.